Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Facebook ermöglicht es dir, mit den Menschen in deinem Leben in Verbindung zu treten. So lautet das Motto des größten sozialen Netzwerks der Welt, dessen 2 Milliarden Mitglieder es wiederum Facebook ermöglichen, ihre persönlichen Daten zu Geld zu machen. Diese Woche fand in Kalifornien die Entwicklerkonferenz von Facebook statt, auf der das Unternehmen vorstellte, wie es weiter wachsen und noch mehr Daten sammeln will. Achim Killer berichtet über die F8 in San Jose. Kameras standen im Mittelpunkt der F8-Entwicklerkonferenz. Eine mit Rundumsicht für 360-Grad-Aufnahmen will der Konzern heuer auf den Markt bringen. Und die ganz gewöhnlichen Handykameras der Facebook-User, die sollen per Software intelligent gemacht werden. Fit für die Augmented Reality, die erweiterte Realität. Heißt, die User können demnächst digitale Gegenstände in Fotos einbetten, die sie hochladen. In der Keynote des Facebook-Chefs Mark Zuckerberg hört sich das so an. Wir verfügen über eine sehr gute Technologie, um Objekte zu erkennen. Das ermöglicht es, Dinge zu identifizieren und passende Effekte auszuwählen. Wenn man auf die Kaffeetasse im Bild klickt, kann man beispielsweise Dampf hinzufügen. Man kann auf die Weinflasche klicken und Informationen beifügen, über den Jahrgang des Weines und vielleicht in Zukunft einen Link, wo man ihn kaufen kann. Einige dieser Effekte sind lustig, andere nützlich. Facebook will dadurch den Alltag der Nutzer für das soziale Netz erschließen. Den Alltag, der wenig Spektakuläres bietet und meist ausgefüllt ist mit Routinetätigkeiten. So etwas machen wir ja täglich. Sport treiben, putzen, Wäsche waschen, Windeln wechseln. Diese Dinge sind wichtig für uns. Wir möchten uns gerne darüber austauschen. Aber wir bekommen kaum Gelegenheit dazu, weil sie nichts Besonderes sind. Wir teilen solche Dinge nur mit anderen, wenn es etwas gibt, das sie lustig oder relevant für andere macht. Wie albern solche Effekte auch erscheinen mögen, sie sind wichtig, weil sie es ermöglichen, jene Dinge zu teilen, die den Alltag bestimmen. Viel technischen Aufwand betreibt Facebook hierfür. Schließlich geht es nicht bloß darum, Fotos und Videos auf herkömmliche Art und Weise digital zu bearbeiten. Es soll vielmehr ja die Realität erweitert werden. Und dazu muss sie erst einmal erkannt werden, also nicht bloß abgebildet. Zu diesem Zweck entwickelt Facebook eine Softwareplattform für die Augmented Reality, auf der dann Web- und Smartphone-Apps aufsetzen können. Ein Großteil von Facebooks Entwicklungsaufwand betrifft daher die Erfassung der Realität, bevor diese erweitert wird. Das sind 3 technische Bausteine für die erweiterte Realität: genaue Ortsbestimmung, 3D-Effekte und Objekterkennung. Ausbauen wird Facebook auch seine virtuelle Realität, also jene digitale Welt, in die der User vollständig eintaucht, nachdem er sich in einen Avatar verwandelt hat. Spaces heißt das entsprechende Facebook-Projekt. Dort kann sich der User mit den Avataren anderer User treffen, in einem 360-Grad-Bild. Quasi als Taucherbrille zum Eintauchen in die virtuelle Realität benötigt man dazu eine VR-Brille. Die Facebook-Konzerntochter Oculus bietet eine an. Aber auch wer keine hat, muss nicht ganz draußen bleiben. Er kann über den konzerneigenen Messenger-Dienst zugeschaltet werden, wie Facebooks Frau für den virtuellen Raum Rachel Franklin auf der F8 ausführt. Die gesamte Bibliothek der 360-Grad-Fotos von Facebook steht zur Verfügung. Und natürlich gibt es einen Selfie-Stick. Es macht wirklich Spaß, zusammen mit seinen Freunden in der virtuellen Realität zu sein. Was aber, wenn Sie das nicht können? Dann macht das nichts. Wir haben ja Facebook Spaces und die Messenger-Videotelefonie integriert. Facebooks F8-Entwicklerkonferenz diese Woche in San Jose. Informationen von Achim Killer waren das.